Statt Urlaubserlebnisse Teil 3 erzähle ich von Halloween. Das liegt zwar schon etwas zurück, aber früher ging's nicht. Warum das so ist und weshalb ich nicht, wie eigentlich vorgehabt, einen Beitrag zum diesjährigen Podcast Adventskalender einreichen konnte, hört ihr gleich. Herzlich willkommen hier im Genesungsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 205, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Der Podcast Adventskalender. Weil ich bekanntermaßen kapitalistische Jahresenddystopien mit religiösem Hintergrund liebe wie kein zweiter, hättet ihr gespannt sein dürfen. Hättet, denn es kam anders. TJ allein zu Haus. An Halloween. Keine Holde, die mich zurückhielt, falls es klingelte, und nein, da war kein Korb mit Süßigkeiten. Nur ein dicker alter Mann in einer schwarzen Mönchskutte und eine alte Dame. Muahahaha! Genug des Grusels. Obwohl, K2 zockt ja gern, nur fiel ihm das zunehmend schwerer, weil die WLAN-Verbindung eher so meh war und in letzter Zeit immer wieder zusammenbrach. Kurioserweise, obwohl der Repeater quasi direkt vor seinem Zimmer hängt. Weil wir das Problem nicht in den Griff bekamen, habe ich ihn am Wochenende vor Halloween eine LAN-Leitung gelegt. Kabel rein, glücklich sein, Breitbandmessung, große Augen und zack war die Welt in Ordnung. Zumindest für ein paar Sekunden, denn dann brach die Verbindung ab. WLAN an, WLAN aus. Das sind bestimmt die windowschen Energieeinstellungen, dachte ich. Energiesparen aus, Netzwerkadapter zum Energiesparen abschalten, deaktivieren. Neustart. WLAN an, WLAN aus. Ins BIOS geguckt. Prozessortemperatur 76 Grad. What the fuck? Taschenlampe geholt und auf den Kühlkörper geleuchtet. Böse glotzte die Wollmaus zurück. Rechner runtergefahren, Kühlkörper entstaubt. Lüfter gereinigt, alles wieder an den Start. WLAN an, WLAN aus. Ins BIOS geguckt. Prozessortemperatur 51 Grad. Na wenigstens das. Irgendwann schaute ich mir die erweiterten Einstellungen des Netzwerkadapters an und siehe da, da waren noch zwei Einstellungen in Sachen Energieersparnis. Und seitdem die auch deaktiviert sind, ist alles schick. Wer bitte programmiert solche Einstellungen? Wenn ich doch mittels eines globalen Hakens einstellen kann, dass ich nicht Energie sparen will, warum interessiert das im Untermenü des Untermenüs plötzlich nicht mehr? Das ist, als würde ich im Restaurant zu Kellnerinnen sagen, ich möchte kein Gemüse als Beilage und kriege dann Erbsen und Möhren, weil ich den Kochenden nicht explizit gesagt habe, auch keine Erbsen und auch keine Möhren. Und nein, Erbsen sind zwar Hülsenfrüchte, werden aber dem Gemüse zugeordnet. In diesem Moment wurden meine Gedanken jäh durch das Läuten der Hausglocke gestört. Neugierig begab ich mich zur Tür. Soweit zu den Geschehnissen am 31.10.2024. Herzlich willkommen zurück im Jetzt. Vor der Tür stand weder ein süß-saures Kind noch das Christkind, sondern ein Infekt, der sich vollkommen unbeeindruckt von meiner Montur zeigte. Tags darauf bekam ich Fieber und Husten. Das Fieber war nach einer Woche weg, doch der Husten blieb. Leider auf Kosten meiner Stimme. Hört man immer noch. Auf die Bronchitis erster Kajüte setzte sich nach einigen Tagen zu allem Überfluss eine bakterielle Infektion. Das klang nach 3 Wochen nicht nur immer noch scheiße, sondern verursachte nach wenigen Sätzen konsequent einen Hustenanfall. Leider war in diesem Zustand nicht ans Podcasten zu denken, weshalb nicht nur die letztwöchigen Konserven, sondern auch mein Beitrag zum Podcast-Adventskalender ausfallen musste. Stattdessen bin ich zum Doc, der mir diverse Medikamente verschrieb und ja, nach 4 Wochen geht's mir ansatzweise besser bzw. gerade wieder so gut, dass ich diese Audiokonserve zustande bringe. Okay. Eigentlich mehr schlecht als recht und mit lächerlichen 50% Hustenanteil, aber hey, uneigentlich kann man ja schneiden und plötzlich ist morgen erster Advent und es geht hart auf Weihnachten zu. Oder unverfänglich neutraler gesagt auf Happy Holidays, wenngleich die Holidays mutmaßlich nicht für alle happy sein werden. Zu viele werden noch ausgebombt, umgebracht, zur Flucht gezwungen und in Lager gepfercht, ungeachtet derer, die ohnehin schon nix haben, abgesehen von Hunger. Dies übrigens, während allgegenwärtig der Duft von Weihnachtsgebäck, Bratapfel, Zimt und Glühwein respektive Bier durch Adventdeutschland zieht, neben frisch ätherischen Tannengrün vom Adventskranz. Draußen ist es knackig kalt, der Schnee rieselt, die Familie kuschelt sich vor dem offenen Kamin besinnlich aneinander, nascht Apfel, Nuss und Mandelkern und wartet nur darauf, die nächste Kerze anzünden zu dürfen. Kinder freuen sich jeden Tag aufs Neue, dem Adventskalender eine Kostbarkeit zu entlocken, und die Spannung auf den Geschenkeabend steigt ins Unermessliche. Ups, falscher Zeitstrahl, sorry. Wettertechnisch ist es warm und oder feucht, wenn was rieselt, ist es der Niesel. Die Mehrheit hat zwar einen Adventskranz, aber keiner kuschelt, weil die Kinder, die schon am ersten Tag den Adventskalender geplündert haben, die meiste Zeit am Computer oder Handy zocken. Selbst die Katze hat jetzt eins, wegen des günstigen Sondertarifs eines Mobilanbieters. Obwohl das gegebenenfalls auch eine realitätsverzerrende Werbung sein könnte. Wer denkt sich eigentlich sowas aus? Da sitzt eine Katze halb liegend auf einer Couch, hält ein Handy in der Pfote und tippt mit der anderen auf dem Display rum. Wie soll das gehen ohne Daumen? Und warum merke ich mir so einen Scheiß? Fragen über Fragen. Ach, wo ich gerade beim Fragen bin, warum riecht es draußen so brenzlig, dass man kaum noch atmen kann? Funktionieren die Wärmepumpen im feuchtwarmen Winter nicht, sodass man mit ökologisch grünem Holz zuheizen muss? Oder finden Kaminbetreibende einfach nur die Flammen so schön? Falls ja, warum dürfen die ein derartig feinstaubimitierendes Luxusprodukt nicht ohne Abgasfilter betreiben? Vom Hölzchen zum Feinstaub, ich schweife ab. Zurück zum Advent. Am 23. September war ich nach langer Zeit urlaubsbedingt mal wieder in einem Supermarkt. Ich gehe selten einkaufen. Plötzlich und unerwartet stehe ich vor einer Palettenreihe und blicke in die Aluminiumgesichter hunderter Weihnachts- und Schneemänner. Psst, machen die Weihnachtsmänner, halten verschwörerisch den Zeigefinger vor den Mund und kneifen ein Auge zu. Psst, warum psst? Weil das halbe Jahr Weihnachten ist und der Rest Ostern? Damit sie heimlich gegessen werden und niemand mitkriegt, wie viele Schokobomben sich das Kind reinpfeift? Oder der, die Erwachsene? Als ließe sich das dauerhaft verheimlichen. Zu allem Überfluss trinkt eine Arbeitskollegin das ganze Jahr Chai-Latten-Tee und so beherrscht 24/7 fortwährend Adventsgeruch die Abteilungsküche. In dem Zusammenhang stand ich kürzlich in der Heimischen, als meine Holde nach Hause kam. Mit den Worten »Ich hab Eier mitgebracht« legte sie einen Eierkarton mit buntem Etikett auf die Anrichte. Ich guckte rein, 12 bunte Eier. »Hm«, dachte ich, nahm eins raus und ließ es drehen. Stellt sich raus, gekocht. Ostern ist zwar lang vorbei, aber vielleicht bringt die ja auch der Weihnachtshase. Oder der Weihnachtsmann. Und macht deshalb Psst, weil's der Osterhase respektive Häse nicht mitkriegen soll. Selbstverständlich habe ich mir eins gepellt. Roch frisch, schmeckte gut. Ein Dutzend bunte Adventeier. Warum auch nicht? Krokanteier hat man sich schließlich auch schon immer zu allen Festen in die Aura gefächelt. Überhaupt Aura. Erst außersinnliche Wahrnehmung, dann Jugendwort des Jahres 2024. Obwohl Aura genau genommen viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Eine davon ist in der Ästhetik die Atmosphäre, die subjektive Stimmung, quasi die sozial und von der äußeren Umgebung vermittelt wird. Oder die objektive Eigenschaft einer Umgebung, die reproduzierbar in ihrer Zusammenstellung aufgrund ihrer stets ähnlichen Wirkung auf unterschiedliche Menschen als objektive Gegebenheit aufgefasst wird. Zum Beispiel die Stimmung in der Adventszeit, ein Gefühl räumlich ergossener Atmosphäre, die sich beim blickbelehrten Auraatmen einstellt, wobei der Gehalt des Atmosphärenerlebens den jeweiligen sozialen und kulturellen Aspekten unterliegt. In der sich darauf einstellenden Bewusstseinsfärbung funktioniert die Atmosphäre als Vermittlungsebene zwischen Subjekten und Objekten in einer statischen Gegenwart. Apropos Bewusstseinsfärbung, stand da nicht was im Leporello, irgendeins der Medikamente, die ich wegen des Hustens bei der Auraatmung nehmen soll? Egal, denn mit diesem aurösen Gedanken endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 205 vom 30.11.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt besinnlich, bleibt gesund und mir gewogen.